Und kannst du dich denn auf deine Frau verlassen? Fragte der andere. Glücks, Gentlemen, antwortete der Koch, trauen für gewöhnlich wenig einander, und da haben sie auch recht, verlass dich drauf. Aber ich hab sowas Besonderes an mir, weißt du? Wenn einer sonst auch nicht so ganz zuverlässig ist, ich meine, einer, der mich kennt, so wird er sich mit dem alten John doch vorsehen. Da waren einige, die hatten vorm alten Pew Angst, und einige hatten Angst vor Flint, aber Flint selber hatte Angst vor mir. Hatte Angst vor mir und war stolz auf mich. Ja, das war die schlimmste Bande auf der ganzen See, Flints Leute. Der Teufel selber hätte Angst gehabt, mit ihnen in See zu gehen. Na, ich sage dir, prahlen ist sonst nicht meine Art, und du siehst selber, was für ein netter Kamerad ich bin. Aber als ich Schiemann war, da waren Flints alte Piraten wie Lämmer, sag ich dir. Oh, du brauchst keine Angst zu haben auf dem Schiff, wo der alte John drauf ist. »Na, ich will dir was sagen«, rief der Junge. »Die Geschichte gefiel mir eigentlich ganz und gar nicht, bis ich dies Gespräch mit dir hatte. Aber hier ist jetzt meine Hand drauf.« »Und ein braver Junge warst du. Und helle bist du auch«, antwortete der Silver. Und sie schüttelten sich so ernstlich die Hände, dass die ganze Apfeltonne zitterte. »Und einen schöneren Kopf für einen Glücksgentleman haben meine Augen nie gesehen.« Ich begann mittlerweile, ihre Ausdrücke zu verstehen. Unter einem Glücksgentleman verstanden sie offenbar nicht mehr noch weniger als einen gemeinen Piraten, und die kleine Szene, die ich belauscht hatte, war der letzte Akt der Verführung eines von den ehrlichen Matrosen, vielleicht des letzten solchen, der noch an Bord war. Aber in dieser Hinsicht sollte ich bald Gewissheit haben, denn Silver stieß einen leisen Pfiff aus, und da kam ein Dritter heran, und setzte sich zu den beiden anderen. »Dick ist unser«, sagte Silver. »Oh, ich wusste, dass Dick unser sein würde«, antwortete die Stimme des Schaluppmeisters Israel Hands. »Dick ist ja doch kein Schafskopf.« Bei diesen Worten spuckte er seinen Tabaksaft aus. »Aber hör mal«, fuhr er fort, »ich möchte das wissen, Barbecue, wie lang soll das noch so weitergehen? Ich habe von Captain Smollett nun bald genug gehabt. Er hat mich lang genug geschuhriegelt. Zum Donner nochmal. Ich will jetzt seine Kajüte haben. Ich will ihre eingemachten Sachen haben und ihren Wein und so weiter.« »Israel«, sagte Silver, »dein Kopf ist nicht viel wert, ist es nie gewesen. Aber du kannst wohl hören, denke ich. Deine Ohren sind wenigstens groß genug dazu. Na, hör mal, was ich dir sage. Du bleibst vorn bei uns anderen schlafen und arbeitest und sprichst vernünftig und bleibst nüchtern, bis ich das Losungswort gebe. Und darauf kannst du dich verlassen, mein Sohn.« »Ich sag ja auch nichts, dass ich das nicht will, nicht wahr?« murrte der Schaluppmeister. »Ich frage bloß, wann? Weiter frage ich nichts.« »Wann? Gott verdamm ich!« rief Silver. »Na, wenn du's durchaus wissen willst, so will ich dir sagen, wann es sein soll. So spät, wie ich es irgend machen kann, da hast du deine Antwort auf die Frage, wann. Da ist ein Seemann erster Güte, Captain Smollett, der dieses verdammte Schiff für uns segelt. Da ist dieser Squire und der Doktor mit einer Karte und so weiter. Ich weiß auch nicht, wo der Kram liegt, nicht wahr? Und du weißt es auch nicht, oder? Na also. Ich meine, dieser Squire und dieser Doktor sollen das Zeug finden und sollen uns helfen, es an Bord zu kriegen, Gott verdamm ich nochmal. Und dann wollen wir sehen. Wenn ich euch alle sicher wüsste, ihr Söhne von doppelten Holländern, so sollte Captain Smollett uns das Schiff den halben Weg zurückbringen, bevor ich zuschlüge. Nu, wir sind doch lauter Seeleute hier an Bord, sollte ich meinen, sagte der junge Dick. »Wir sind alle Leute vor dem Mast, meinst du?« schnauzte Silver ihn an. »Wir können einen Kurs steuern, aber wer soll den Kurs angeben? Darüber kommt ihr Herrn alle zu Fall, vom ersten bis zum letzten. Wenn's nach dir ginge, sollte Captain Smollett uns mindestens bis in die Passatwinde zurückbringen. Dann hätten wir keine verdammten Rechenfehler und einen Löffel voll Wasser täglich. Aber ich kenne eure Sorte. Ich will mit ihnen noch auf der Insel Schluss machen, sobald der Plunder an Bord ist.« Aber jammerschade ist es.